Hallo, meine Magic Man, hier ist ja wieder euer Coach Magic. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Ja, ich hoffe, euch geht es allen gut an diesem heißen Tag. Ja, und ich wollte mich bei euch mal ganz herzlich bedanken für die vielen Geburtstagsglückwünsche gestern. Das hat mich wirklich gefreut. Also vielen lieben Dank dafür. Ja, es ist soweit. Jetzt bin ich ein Jahr älter, 39, aber der Lack ist noch nicht ab. Es ist noch viel zu holen und ich werde täglich besser. Ja, ich hatte wie gesagt gestern hier einen ganz entspannten Tag. Meine Oma und meine Mutti waren hier für gut 2 Stunden. Wir haben ein bisschen Kuchen gegessen. Ich habe dann noch hier Rosen gekriegt. Stinken hier ein bisschen rum und verändern mein Raumklima. Aber was soll's, war halt nett gemeint. Und die stehen da jetzt. Und ja, wie gesagt, wir haben hier ein bisschen gesessen. Und ja, meine Oma ist ja jetzt 87. Ja, kommt hin. Die hat ganz schön gelitten unter der Hitze. Also die muss erstmal rein, sich erstmal hinsetzen. Und dann braucht sie erstmal 4 Minuten, um mit diesem Kreislauf klarzukommen. Wegen der Hitze. Also das ist schon heftig. Und ich hatte dann abends auch nochmal angerufen, ob sie wohlbehalten nach Hause gekommen sind und ob es meiner Oma gut geht soweit. Und ja, das passt alles. Und also es war schon anstrengend. Also hätte ich gewusst, dass es sie so sehr anstrengt. Sie wollte mich jetzt unbedingt sehen. Das ist natürlich niedlich, deswegen ist sie jetzt gekommen. Aber hätte ich gewusst, dass es sie so sehr anstrengt, wäre ich natürlich auch ins Auto gestiegen und wäre dann rübergefahren. Sie wohnt in Hannover. Und ja, das war für mich jetzt auch nochmal eine Lernkurve. Also nochmal werde ich sie bei solchen Temperaturen nicht bitten oder beziehungsweise zulassen, dass sie hier kommt. Da bin ich also wirklich ein netter Mensch, was Oma angeht. Die kann ja nichts für Female Nature Dynamiken, wie wir sie hier haben. Und ja, also wie gesagt, war ein ganz netter Tag und jetzt ist ja schon wieder ein Tag her, als wäre gar nichts passiert. Ja, dann wollte ich heute Morgen eigentlich ins Gym gehen, aber ich hatte noch so viel zu tun, dass ich das ging einfach zeitlich nicht. Und ja, jetzt mache ich das Video und werde danach zu einem Freund fahren, hier 2 Orte weiter. Der hat einen schönen Pool, da wollen wir ein bisschen planschen, schönen großen Pool hat er, schön tief und ein bisschen in der Sonne liegen. Und dann werde ich, wenn ich dann ordentlich ausgeruht bin, dann heute Abend ins Gym fahren. So gegen 20 Uhr bis 22 Uhr haben die auf und werde mein Training absolvieren für den Tag. Und dann ist der Tag ja auch schon wieder rum. Aber es geht ja alles in einem atemberaubenden Tempo. Tag ein, Tag aus. Also wie gesagt, jetzt bin ich 39, jetzt kann es auch gerne ein bisschen langsamer werden. Ja, Männer, Thema des heutigen Videos soll sein: Gib dein Herz nicht weg oder beziehungsweise verliebe dich nicht. Du kannst dein Herz nicht an eine menschliche Frau geben. Und ich möchte auch mal nach meiner Auffassung sagen, warum das so ist. Also ich hatte ja schon in den anderen Videos immer wieder erwähnt, dass immer wenn ich den Frauen nichts gegeben habe, habe ich von ihnen alles bekommen. Und wenn ich ihnen diese Verpflichtung gegeben habe, ich muss für mich wirklich sagen, so ganz habe ich dieses Herz nie rausgegeben, weil ich gemerkt habe, dass was da alles nicht stimmt. Ich konnte es immer nicht verstehen, aber ich merkte, okay, so richtig sauber ist das mit denen nicht. Deswegen, aber so ein bisschen Herz haben die gekriegt von mir und das war schon viel zu viel. Und in dem Moment macht man sich verwundbar. Und jetzt möchte ich euch mal ich möchte heute mal von der Dynamik sprechen, warum Frauen Männer nicht respektieren können, die ihnen ihr Herz geben. Weil sie würden das selber in der Form gar nicht tun. Ich würde nicht pauschal sagen, dass sie es nicht tun. Ich würde sagen, eine Frau, die noch einen sehr geringen, also sehr geringen Kilometerstand hatte, also wenig Partner hatte, maximal 2, maximal, die ist vielleicht noch in der Lage, so etwas für einen Mann zu empfinden. Ich kann aber nur an meiner Erfahrung zurückblicken und wenn ich bedenke, meine erste Freundin war wahrhaftig, da war ich tatsächlich ihr Erster. Also wenn ich jetzt überlege, wie alt war ich? 15, ja, 15 kommt hin und sie war ein Jahr jünger, ja ungefähr, oder 2 Jahre jünger. So ungefähr war das. So eine typische Kinderbeziehung, in der man dann auch sein erstes Mal hatte. Und das hat 4 Jahre gehalten, aber die Intensität, also auch die Gefühle, die sie für mich hatte, also die sie authentisch wiedergeben konnte, sage ich einfach mal, die waren realer als alles, was danach kam. Weil danach hatte ich nie wieder eine Frau, bei der ich der Erste war. Sie hatten 2, 3, 4, 7 Partner vorher, Beziehungen vorher und so weiter. Das heißt, jetzt rückblickend betrachtet, mit dem ganzen Red Pill-Bewusstsein, das ich habe, ist deren Paarbindungsfähigkeit nicht mehr in der Lage, sich so an mich zu binden. Also ja, die nehmen die Vorteile mit, die ich bieten kann. Und ja, die geben mir das Gefühl, es wäre so. Aber real ist es nicht so. Und real betrachtet, und das ist das, womit wir uns hier auf diesem Kanal auseinandersetzen, die Realität. Und real betrachtet ist es so, dass wenn eine Frau, deren Paarbindungsfähigkeit also schon nicht mehr möglich ist, da sie schon 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 80 Partner hatte, für Vollkontakt und auch schon 5, 6, 7, 8, 9, 10 für Beziehungen, die kann sich nicht mehr an den nächsten Mann binden. Das ist einfach nicht mehr möglich. Das ist nichts Besonderes mehr für sie, das ist nur noch einer von vielen. Und dann fängt sie an, wie eine Geschäftsfrau zu denken, wie eine Arbeitgeber. Solange sie das Humankapital noch optimal, also solange sie aus dem Humankapital noch optimal die Ressourcen extrahieren kann, nimmt sie das gerne mit, aber sie betrachtet das sehr, sehr nüchtern. Und jetzt kommen wir zu dem Punkt, wir Männer, Blue Pill, wie wir alle waren oder teilweise auch noch sind, geben unser Herz an diese Frau und geben ihr quasi einen Faustpfand, ähnlich wie wenn ihr ein Auto finanziert und müsst den Brief zur Bank geben, als Sicherheit. Und die Bank sagt dann, wenn eine Rate zu spät kommt, zum Beispiel, okay, wir mahnen schon mal an, bitte bezahlen Sie innerhalb der nächsten 10 Tage. Und wenn dann nicht, möchten wir schon mal ankündigen, dass wir beim nächsten Verzug und so weiter uns vorbehalten, das Auto zu pfänden. Das heißt, die üben Druck aus, an der Stelle, wo es wehtut. Und genauso machen die Frauen das auch. Wenn wir ihnen unser Herz gegeben haben, sind wir automatisch schwach, weil wir haben etwas gegeben, was uns verletzen kann. Und das ist das Schlimmste, was wir tun können. Das ist das Schlimmste, was wir tun können. Weil das ist das, was uns Männer am Ende des Tages fertig macht. So, mich als Mann kann so gesehen überhaupt nichts fertig machen. Außer, wenn wir uns emotional für Frauen öffnen. Weil sie sind unwürdig. Ihr könnt mir glauben, sie sind wirklich unwürdig. Sie behandeln das nicht dem Wert entsprechend. Sie behandeln das nicht respektvoll. Sie können das nicht wertschätzen. Ganz im Gegenteil. Sie sagen, ich würde das für den nicht tun. Ich würde das für niemanden tun, sagen die. Dass ich bedingungslos solch Verwundbarkeit von mir preisgebe und für jemanden ohne etwas zurückzubekommen so viel gebe, würden Frauen nicht tun. Das liegt nicht in deren Natur. Ein Beispiel von mir. Ich habe für meine Freundin, für meine Ex auch, wenn sie beispielsweise zu ihren Eltern, die wohnen ein bisschen weiter weg, 200 Kilometer weiter weg, wenn sie dann dahin gefahren ist im Winter, dann habe ich die Winterreifen, die hat die ja schon vorher drauf, das habe ich natürlich alles gemacht. Wenn man ein bisschen gefahren ist, müssen die nachgeknackt werden, damit die Schrauben, die lockern sich noch ein bisschen, die müssen zur Sicherheit nochmal nachgezogen werden. All das habe ich nochmal doppelt kontrolliert, bevor sie losgefahren ist, diese 200 Kilometer. Dann habe ich den Luftdruck nochmal kontrolliert. Ich habe sogar das Auto vorher noch vollgetankt. Also ich war auch ein Sir Simple-Lot. Ich habe gedacht, wir arbeiten zusammen auf ein gemeinsames Leben für unsere gemeinsame Zukunft. Das heißt, ich habe das Auto sogar noch vollgetankt, damit sie mit den Hunden, wenn sie die Hunde mitnimmt, nicht noch an der Tankstelle anhalten muss, weil das die Hunde stresst. Gut, das ist wieder ein anderes Thema. Also habe ich eigentlich für die Hunde was getan. Aber in Summe hatte sie ein super komfortables Leben, dadurch, dass ich mich um sie gesorgt habe, dass mir das wichtig war. Und damit habe ich mich als Mann betaisiert. So, auch der Alpha, also man ist nicht permanent in einer Alpha-Situation. Auch ein Alpha kann sich in einer Beta-Situation wiederfinden und es geht tatsächlich sogar sehr schnell. Ganz einfach, wenn man einen Brief vom Finanzamt kriegt, bitte zahlen Sie 27.000 Euro bis, dann ist man in der Situation der Beta. Weil wenn ich in einer Alpha-Situation wäre, würde ich das natürlich nicht rausrücken. Das ist ja logisch. So, also kann auch ein Alpha sich in einer Beta-Situation wiederfinden. Und das befindet man sich, wenn man etwas, also wenn man dieses von sich, sich da geöffnet hat, emotional sich an irgendwas gebunden. Das ist der größte Fehler, den man machen kann. Deswegen, und von da an wissen die Frauen, okay, jetzt habe ich diesen Mann, die spüren das, die das wie Piranhas, die das Blut riechen. In dem Moment, wo sich der Mann emotional an diese Frau gebunden hat und sie liebt, was auch immer wir darunter verstehen wollen, ich habe dieses Gefühl für Frauen nicht mehr, kann auch in mir nicht mehr hochkommen, aber solltet ihr auch unter Kontrolle kriegen, also die Emotionen kontrollieren, Frauen gegenüber wirklich kalt sein. Weil für Frauen ist das ein Geschäft, die sehen, was kann ich von diesem Mann kriegen. Und das akzeptieren sie. Und jetzt müsst ihr natürlich auch sehen, wenn ein Mann sich in eine Frau verliebt, dann ist das wie, wenn man einen Mitarbeiter hat, der sagt, Chef, ich brauche nicht für 1200 Euro arbeiten, ich mache das auch für 800 Euro oder ich mache das auch für ein Brot am Abend. Okay? Da würde ich als Chef dann auch sagen, okay, du willst nur ein Brot essen, dann sollst du dein Brot kriegen. Und genauso sieht die Frau das auch mit dem verliebten Mann. Wie, du machst das alles für mich und das Einzige, was dir dafür reicht, ist, dass du irgendwie, dass du diese Illusion von dem Gefühl hast, dass wir eine romantische Beziehung haben. Diese Blue-Pillar-Fantasie. Und ich habe inzwischen kapiert, wie die Realität ist und deswegen, es ist ein Geschäft und ich bin Geschäftsmann. Das habe ich verstanden. Das heißt, wenn ich 100 Euro raustue aus meinem Portemonnaie, will ich 150 Euro zurückhaben. Das heißt, wenn ich eine Frau in meinem Auto mitnehme, dann muss sie mir etwas für bieten. Wenn ich eine Frau hier bei mir reinlasse, sie muss mir irgendwas bieten. Allein dafür, dass sie mit mir reden darf, muss sie mir irgendwas bieten. Allein, dass sie von meiner Führung profitieren darf, dass sie mich was fragen darf, ist ein Benefit für sie. Weil ich kann ihr eine Logik bieten, die aus ihr Verstand ihr gar nicht anbieten kann. Ich kann ihr Lösung bieten, indem sie mich was fragen darf. Mit einer einfachen Antwort kann ich ihr eine Richtung weisen, die ihr Leben signifikant verändern kann. Und deswegen bin ich der Wert, ich bin der Preis. So. Und aufgrund dessen habe ich erkannt, dass was ich ihr zu bieten habe, an vorausschauendem Denken, an Möglichkeiten, die ich einfach habe als Alpha-Mann, die Welt zu erobern, ein Imperium zu gründen, Unternehmen zu gründen, Geld zu verdienen, vorausschauend zu denken, strategisch zu denken, Gefahren abzuwehren, bevor sie entstehen, weil ich strategisch denken kann. All diese Möglichkeiten hat sie nicht. Sie muss in jeden Abgrund selber reinlaufen und deswegen hat sie auch gar keinen Wert. Aber sie will mich in eine geschäftlich schlechte Position bringen, indem sie dafür sorgt, dass ich mich in sie verliebe. Sie möchte meine Liebe. Und wenn sie sie hat, dann verachtet sie mich. Weil ich ja so schwach bin und mich in diese Position gebracht habe. In eine Position der Schwäche, wo ich jetzt verwundbar bin. Wo sie jetzt das Faustpfand hat. Sie hat den Fahrzeugbrief und kann mich bedrohen. Sie hat jetzt die Power. Sie ist jetzt der dominante Part und ich habe mich in eine schwache Situation gebracht. Das ist nichts für mich. Das ist nichts für mich. Das habe ich absolut erkannt. Für Frauen gibt es von meiner Perspektive keine schwache Situation. Ich bringe mich nicht mehr in eine schwache Situation. Die Frau hat mich zu lieben und sie hat darauf von mir aus hinzuarbeiten, dass sie versucht, mich zu drehen und dann mich maximal pleased, aber diese Drehung wird nicht mehr erfolgen. Ich sehe das nur noch aus der Business-Perspektive. Ich muss grundsätzlich mehr rauskriegen, als ich ihr gebe. Und ich halte das, was ich ihr gebe, so klein wie möglich. So klein wie möglich. Wenn ich mein Auto voll tanken kann und der Tankwart sagt, reicht, wenn du mir 2,50 Euro gibst, dann gebe ich ihm nur 2,50 Euro, nicht 10. So müsst ihr das mit den Frauen handhaben. Und vorher haben wir das andersrum gemacht. Wir haben voll getankt, der Tankwart sagte, ach, ich brauche nur 50 Euro. Wir haben gesagt, ach, nimm 200, weil ich mag dich. Ich liebe dich. Nein, nein, nein. Also da bin ich wirklich kalt. Und das ist genau diese Dynamik, die damit zusammenhängt, wenn wir unsere großartigen Gefühle, und ich bin wirklich der Meinung, wir Männer haben, na, wie soll ich sagen, wir haben Wert, unsere Gefühle sind tiefer, tatsächlich. Ja. Um das mal so simpel auszudrücken. Also wir haben echtere, tiefere Gefühle für andere Wesen. So. Und diese hochwertigen Gefühle geben wir jetzt diesem minderwertigen Wesen und sagen, da ist dein Faustpfand und ich habe jetzt meine hochwertige Verwundbarkeit in deine Hände gelegt und was machst du? Du machst Sackhüpfen auf meinem besten Freund. Aha. So, dass ich jetzt den Verstand verliere, den möglicherweise verletze, daraus rechtliche Konsequenzen entstehen, die möglicherweise weitreichende Konsequenzen haben können und so weiter und so weiter und so weiter, weil ich den Verstand verliere, weil ich mich emotional verwundbar gemacht habe. Nein, das darf nicht passieren. Das darf nicht passieren. Der Captain ist an Deck und an diese Emotionen kommt überhaupt gar keine Frau mehr ran. Das bleibt komplett zu. Weil das hat den Vorteil, wenn ihr das macht, dann kriegt ihr von den Frauen alles, weil sie möchten das gerne öffnen und das möchten sie durch Unterwürfigkeit. Das ist die Form der Manipulation. Sie zeigt sich unterwürfig, sie zeigt sich devot, sie pleased, sie bietet sich an, sie macht Kunststückchen, da hättet ihr euch noch nie zu träumen gewagt, dass die können. Bis zu dem Moment, wo ihr euch öffnet, dann hat sie, was sie will und dann fängt sie an, das ganze Spiel langsam zu drehen. Das heißt, sie holt sich den Alpha, macht aus ihm einen Beta und wenn sie aus ihm einen Beta gemacht hat, wirft sie ihn weg wie einen dreckigen Lappen und läuft den nächsten Alpha hinterher. Ja, Männer, deswegen. Für Frauen keine Gefühle investieren. Null. Weil sie wird sie mit Füßen treten. Sie wird sie mit Füßen treten. Sie wird sie verraten. Sie wird sie nicht respektieren. Sie wird sie schlecht behandeln. Sie wird alles tun, was in ihrer Macht steht. Weil Frauen wollen diese Macht haben über die Gefühle von Männern. Sie wollen in die Emotionen rein von Männern. Und wenn sie sie haben, wenn sie da angekommen sind, dann haben sie, was sie wollen. Und wenn sie die Macht haben, werden sie sie missbrauchen. Das kann ich euch sagen. Und deswegen geht euren eigenen Weg und ganz besonders auch, was eure Gefühle angeht, darf man sich nicht öffnen. Nicht für Frauen. Auf gar keinen Fall. Und das ist jetzt diese andere Dynamik, das respektieren die am Ende des Tages. Sie respektieren, dass ein Mann es nicht tut. Dass er so stark ist, dass er sagt, dass er da wirklich eine Grenze zieht. Und die Frau so behandelt, wie sie behandelt werden muss. Dominant. Von oben mit dem richtigen Gefälle. Ja, Männer, danke für eure Aufmerksamkeit. Das war mir mal wichtig, das mal zu sagen, weil ich sehe so viele Männer und ich habe auch so viele Männer gesehen, die einfach Alphas waren und sich in diesen Betaisierungsprozess begeben haben. Und die Frau das also wirklich konsequent damit gearbeitet hat. Sie hat das konsequent gedreht, Stück für Stück für Stück für Stück für Stück, und der Mann hat es nicht gemerkt. Der hat es nicht gemerkt. Und als es gemerkt hat, war alles zu spät. Und deswegen, wie sagt man so schön, wehret den Anfängen. Und das ist halt, wenn man sich jetzt, also ich habe immer noch, ich gehe meinen eigenen Weg, ich heirate keine Frau, ich will keine Frau schwängern und ich will auch nicht mit einer Frau zusammenwohnen. Ich will auch kein Geld mehr ausgeben für eine Frau und so weiter. Alles vorbei, alles Geschichte. Aber ich habe noch ein Hobby und das ist, Frauen zu dominieren. Das macht mir Freude, das mache ich gerne. Aus einer dominanten Position heraus der Schlange anzubieten. Ich mache ihr ein Angebot. Du legst deinen Kopf da rein. Dein Hals, da legst du ihn rein. So, freiwillig muss sie das tun. Darum geht's. Und das tun sie. Das ist wirklich schön. Und dann fasst ihr die Schlange so an, wie sich das gehört. Fest, mit dem richtigen Druck, nicht zu doll, aber schon ordentlicher Druck, dass sie spürt, wer das Sagen hat. Und auf dieser Ebene gibt es ganz neue Möglichkeiten, mit denen umzugehen. Das ist wirklich hochinteressant. Ich kann das hier nicht ganz so präzisieren. Ich möchte das gerne. Ich habe mir auch überlegt, YouTube hat mir angeboten, ich kann mir diese Kanalmitgliedschaft kann ich eröffnen. Das ist dann auch kostenpflichtig. Da geht es bis irgendwie 99,99 Euro, aber das ist ja alles Hokuspokus. Also sowas werde ich nicht machen. Ich werde das im einstelligen Bereich halten, habe ich mir überlegt. Also wirklich im einstelligen Bereich, nicht mal zweistelligen Bereich. Dann kriege ich wohl irgendwie 70% und YouTube kriegt 30%, was ja eigentlich ganz interessant ist für mich, für YouTube und möglicherweise auch für euch, weil ich will dann in diesem Mitgliederbereich, ich habe dann so einen geschlossenen Mitgliederbereich, und da kann ich dann für Kanalmitglieder möglicherweise ein bisschen mehr Real Talk machen. Also ich werde das dann da mal versuchen, ob ich dann da Einblicke geben kann über diese ganzen Dynamiken, die ich vielleicht hier im öffentlichen Bereich nicht so machen kann, sondern exklusiv für Kanalmitglieder. Und da werde ich dann auch mal das Risiko eingehen, ob dann dort vielleicht die Rede, so wie mir der Schnabel gewachsen ist, vielleicht eher toleriert wird, weil es ja ein geschlossener Bereich ist für Mitglieder, die gewählt haben, dort zu sein, bewusst. Und da könnte ich mir vorstellen, muss ich mich aber auch noch mit beschäftigen, ich habe diese ganzen Bedingungen noch nicht gelesen. Und die haben ja Bedingungen, die sind ja, wenn man die liest, das ist ja tagesfüllend. Aber ich glaube, das könnte ganz interessant sein. Und da habe ich auch wirklich noch so ein bisschen Alpha-Content aus echten Erfahrungen, den ich mal mit euch teilen möchte. Und manches davon ist aber einfach viel zu rough hier für diesen öffentlichen Bereich. Muss ich ganz ehrlich sagen. Da kann ich das, glaube ich, nicht reingeben. Weil ich hatte ja schon mal so einen Cut, den die mir verabreicht hatten. Und das, was ich gesagt habe, war eigentlich gar nicht schlimm, aber das war schon zu rough. Und seitdem bin ich ja geläutert und habe verstanden, okay, ich muss so ein bisschen um die ein oder anderen Worte rum meinen Schleifen fliegen. Aber da werde ich das mal versuchen. Also ich werde das jetzt, habe ich noch gar nicht. Also ich muss das ja dann auch mich darum kümmern, dass ich das hier aktiviere und designe und so weiter. Werde ich jetzt irgendwann mal in Ruhe machen. Das heißt, wenn ihr dann diesen Button seht, Kanalmitglied werden, könnt ihr das gerne tun. Müsst ihr natürlich nicht, alles völlig entspannt. Aber wenn ihr es tun wollt, wäre es natürlich cool. Dann unterstützt ihr mich damit natürlich auch. Und ich möchte dann auch den roughen Content werde ich dann für, also den wirklich roughen Content werde ich dann für Kanalmitglieder in diesem geschlossenen Bereich. Aber da gibt es dann auch nur 2 Videos, glaube ich, im Monat oder 3. Ich weiß noch gar nicht, wie ich das genau machen werde, wo ich dann wirklich diese roughen Erfahrungen, die ich gemacht habe, dann wirklich versuche, mit freieren Worten wiederzugeben. Mal gucken, ob das dann durchkommt. Ja, Männer, behaltet euer Herz für euch. Das Einzige, was ein Mann lieben sollte, ist sein eigenes Leben und seine eigenen Ziele und seine eigene Erfüllung. Das heißt nicht, dass man so egoistisch wird und anderen Menschen nicht mehr hilft. Das heißt es nicht. Absolut nicht. Natürlich hilft man anderen Menschen. Ich würde meiner Oma helfen. Ich würde meiner Mutter helfen in gewissem Maße. Natürlich, ich würde jetzt nicht anhalten, wenn jetzt eine Frau irgendwo steht mit ihrem kaputten Reifen. Das ist mir völlig egal. So, das ist jetzt keine Situation, wo ich ihr helfe. Das muss ihr Super Simp machen, der dann ankommt und ihre Reifen wechselt. So einer, wie ich auch mal war für meine Ex. Der muss das dann machen. Das ist nicht meine Aufgabe. Für fremde Frauen mache ich gar nichts. So. Und wenn, dann haben wir ein Business. Was kriege ich dafür, dass ich das mache? Für irgendwas. Wir reden nur noch Business. Wir reden nicht mehr Hoffnung. Wir reden nicht mehr, ich hoffe, dass ich vielleicht ihre Nummer kriege, wenn ich das und das. Nein, wir machen Real Talk. Wir machen Business. Das ist das, was wir machen. Was willst du von mir, ist die Frage. Du willst das von mir. Okay, was gibst du mir dafür? Okay, das gefällt mir, das ist zu wenig, du musst mehr drauflegen, weil das reicht nicht. Das ist der Talk, den ich mit Frauen an den Tag lege. Es gibt nichts mehr im Voraus, es gibt nichts mehr auf der Basis, oh, vielleicht mag sie mich, auf der Hoffnungsbasis. Ich will mehr von ihr rauskriegen, als ich hier reingebe. Das ist die Basis, auf der ich mit Frauen interagiere. Und wenn ich nichts rauskriege von ihr, ich sehe das aus der Perspektive des Pimps, wenn ich nichts rauskriege von ihr, dann lohnt es sich nicht. Das ist unwichtig. Und Vollkontakt ist kein Benefit. Vollkontakt ist kein Benefit. Ich habe heute Morgen erst gesehen, was hochinteressant ist. Wir haben in Hannover einen Massagesalon Karma, heißt das. Die machen wohl 2 Stunden lang asiatische Hot Stone Massage. Ich habe das heute Morgen mal gegoogelt, habe nur kurz Zeit gehabt und mich noch nicht so intensiv mit beschäftigt. Ist für mich auch gerade nicht interessant, da ich ja sowieso gerade meine scharfe Soße für mich behalte, weil ich ganz andere Ziele habe. Aber das ist hochinteressant. Ich weiß auch noch nicht, wie die Preise sind, was die da anbieten. Und zwar 2-3 Stunden lang Hot Stone Massage, auch mit Ganzkörper. Also die Frau entblößt sich und ganzkörpermäßig massiert die, inklusive dem O am Ende, also mit Happy End. Aber ohne Vollkontakt, also rein Massage zur Entspannung. Und ich könnte mir vorstellen, dass wenn man da 2-3 Stunden sich hat schön massieren lassen mit 2-3-4, so schreiben die es auch auf ihrer Seite, könnt ihr ja mal googeln, mit 2-3-4 Happy Ends, dass man dann auch wirklich entspannt da rausgeht und schön ein Schläfchen macht, schön wieder zum Sport geht, schön resettet, neu durchstarten kann. Wieder in die nächste Phase des Monk-Modes, um wieder sein Testosteron-Level zu steigern, um wieder seine Ziele zu erreichen und so weiter. Aber das muss jedermann mit sich selber ausmachen. Aber ich glaube, dass es eine tolle Sache ist. Und ich war noch nicht da, deswegen kann ich nur, ich habe nur von der Website gelesen und das, was die hier schreiben, ist also hochinteressant. Ich könnte mir vorstellen, dass was diese Profi-Damen da machen, das wird auch nicht billig sein. Es wird wahrscheinlich so, Preise stehen noch nicht mal auf der Seite, müssen nur auf Anfrage, wird wahrscheinlich was kosten. 50 Euro werden nicht reichen. Und ich glaube, die können halt richtig was. Und so eine Standardpflaume, die halt den Seestern macht, was will man mit der machen? Weitergehen. Das Geschäft geht nicht auf. So, wenn ich 200 Euro rausgebe, dann will ich auch eine Leistung, die dementsprechend die stimmt. Und das stimmt mit den Frauen, die wir hier haben, diese Standardweiber, da stimmt ja gar nichts. Ist ja alles völlig außer Balance geraten. Ja, Männer, ich will es nicht zu lang machen. Ich denke, die Message ist klar. Ich sage danke für eure Aufmerksamkeit. Ich freue mich wieder auf eure Daumen hoch, auf eure Kommentare und auf eure Abos. Und wir sehen uns morgen. Tschüss!